Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 22. 15. Oktober bis Ende November 1793. Im Palais de Justice, 25 Vendemer 2, 16. Oktober 1793, nach Mitternacht. Du wirkst nicht sehr fröhlich, Vetter. Der öffentliche Ankläger Fouquier Tinville zuckt mit den Schultern. Heute war ich 18 Stunden bei Gericht. Gestern haben wir um 8 Uhr morgens angefangen und waren nachts um 11 fertig. Dazu Hébert gestern bei der Anklage gegen Marie Antoinette. Grauenhaft. Ich will mir so etwas nicht anhören müssen. Zusätzlich zu Ihren anderen Verbrechen hat die Gefangene ihren 9-jährigen Sohn zur Unzucht verführt. Sie hat ihn zu sich ins Bett geholt und ihn gelehrt, sich selbst zu befriedigen. Seine Wärter haben ihn dabei ertappt und gefragt: Von wem hast du das gelernt? Von Maman, war die Antwort. Ich lege Ihnen hier die Beweise vor. Der Knabe hat aus freien Stücken ein entsprechendes Dokument unterzeichnet. Hier, bitte sehr. Ich kann mich nur an die Frauen hier in diesem Saal richten. Wie kann man einer liebenden Mutter so einen Vorwurf erteilen? Ich bin zutiefst betrübt, was mit Frankreich geschehen ist und seiner Moral. Die Handschrift des Kindes, greisenhaft, zittrig, hat mir einen Stich versetzt. Man hat selber Kinder. Dieser Trottel, Hébert! Ist jemals eine so absurde Anschuldigung vor einem Gericht erhoben worden? Verlasst euch drauf, er rettet der Frau noch das Leben. Aus dem Dunkel des Korridors tritt Chauveau Lagarde in das Kerzenlicht. Armer Kerl, die Marat-Attentäterin hat er auch verteidigt. Seine Karriere dürfte gelaufen sein. Camille, was machen Sie hier? Manche von uns warten schon sehr lange auf diesen Tag. Ich habe auf Begnadigung plädiert. Was hätte ich sonst tun sollen? Ihr wird vorgeworfen, dass sie existiert. Gegen so eine Anklage gibt es keine Verteidigung. Und wenn sie zum Schafott gebracht wird, dann auf einem Karren. Das Volk hat ein Recht darauf, sie zu sehen. Die Geschworenen kommen zurück. Mein Beileid im Voraus, Lagarde. Man hilft der Gefangenen über den Gang zu ihrem Stuhl. Eben noch war sie im Dunkeln. Im nächsten Moment fällt Licht auf ihr gefurchtes, zerstörtes Antlitz. Der Schuldspruch ist einstimmig. Wünschen Sie noch etwas zu sagen? Die einstige Königin von Frankreich schüttelt den Kopf. Ihre Finger fahren ungeduldig auf der Armlehne hin und her. Hermann, der Präsident des Tribunals, verkündet das Todesurteil. Welch Krönung unseres revolutionären Strebens. Einer alten Trutsche den Kopf abhacken. Komm, normalerweise wahre ich ja meine Würde, indem ich in meiner Amtskutsche fahre. Aber ich brauche frische Luft. Oder musst du Robespierre Bericht erstatten? Robespierre schläft wahrscheinlich schon. Kurz nach 11 kommt Henri Sanson zu ihr in die Zelle, um sie vorzubereiten. Der Henker fesselt ihr die Hände auf den Rücken und schneidet ihr das Haar ab. Sie duldet es regungslos. Und Sanson lässt den Stahl nicht ihren Hals berühren. Der Schinderkarren wartet im Hof, ein gewöhnlicher Frachtkarren, mit dem man sonst Brennholz befördert. Nun sind ein paar Bretter als Sitze darüber gelegt. Bei dem Anblick verliert sie etwas von ihrer Fassung und zuckt zusammen, schreit aber nicht auf. Sie bittet den Henker, ihr für einen Augenblick die Fesseln zu lösen. Und als ihre Hände frei sind, kauert sie sich in ein Mauereck und lässt Wasser. Dann wird sie neuerlich gebunden und in den Karren gesetzt. Die Fahrt zum Schafott dauert eine Stunde. Gleichgültige, gedungene Hände helfen ihr die Stufen zum Gerüst hinauf. Ihre Glieder fangen an zu zittern, die Beine tragen sie nicht. In ihrer Blindheit und Angst tritt sie dem Henker auf den Fuß. Monsieur, das wollte ich nicht. Die Sienne Brumaire, 31. Oktober. Es regnet stark. 21 Girondisten, darunter Brissot und Vergniaud und der Leichnam des Selbstmörders Valazé werden hingerichtet. Mit ihnen der Marquis de Sillery. Beim Prozess ist es dem Angeklagten Charles Valazé gelungen, sich einen Dolch in die Brust zu stoßen. Und der Bürger Desmoulins ist bei dem Versuch, den Gerichtssaal zu verlassen, in eine tiefe Ohnmacht gesunken. Vergniauds letzte Worte auf dem Schafott erlangen sprichwörtliche Berühmtheit. Die Revolution ist wie Saturn. Sie frisst ihre eigenen Kinder. 17 Brumaire, 6. November. Die Hinrichtung von Louis-Philippe Joseph, Duc d'Orléans, bekannt als Bürger Egalité. Als Henkersmahl verzehrt er 2 Koteletts, mehrere Austern und fast eine ganze Flasche Bordeaux. Bei seinem Gang aufs Schafott trägt er eine Weste aus weißem Piqué, einen grünen Rock und gelbe Lederhosen. Sehr englisch. Nun, guter Mann, sagt er zu Sanson, dann bringen wir das mal schnell hinter uns, ja? Der Henker Henri Sanson. Meine Betriebskosten sind in erschreckendem Maße gestiegen, seit der Terror begonnen hat. Ich muss von meinem eigenen Lohn 7 Männer bezahlen und demnächst bis zu einem Dutzend Karren pro Tag mieten. Zuerst hat man geglaubt, die Guillotine würde die Enthauptung zu einer sauberen, angenehmen Sache machen. Doch wenn man 20, 30 Leute am Tag köpfen muss, stellen allein die Dimensionen ein ganz eigenes Problem dar. Haben die vom Tribunal irgendeine Vorstellung davon, wie viel Blut auch nur aus einem einzigen Enthaupteten läuft? Das Blut greift alles an, ruiniert es, zuallererst meine Kleider. Die Bürger, die in der Nähe des Schafotts leben, beschweren sich, es würde sich ein übler Gestank verbreiten. Die Maschine selbst arbeitet lautlos, effizient, verlässlich. Aber natürlich muss ich den Mann bezahlen, der die Klinge schärft. Ich versuche, den Vorgang so effizient wie möglich zu gestalten, ihn zu beschleunigen. Man denke nur an die Brissotisten und Sillery. 21 Leute plus die Leiche in genau 36 Minuten. Früher hatte dieser Tod seine eigene Würde. Für die Hinzurichtenden war es ein besonderes, persönliches Ende. Jetzt werden sie wie Kälber herangekarrt, mit offenem Mund und stumpfem Blick. Wie gelähmt durch die Geschwindigkeit, mit der sie von ihrer Verurteilung zum Tod getrieben werden. Meine Arbeit ist keine Kunst mehr, sondern gleicht eher der eines Schlachters. 18 Brumaire, 7. November. Manon Roland hat ein weißes Kleid an und ihr kastanienrotes Haar, das sie offen trägt, glänzt im schwindenden Licht der Nachmittagssonne. Der scharfe Wind rötet ihre Wangen und sie fröstelt in ihrem Mousselin. Es wird schon dunkel, doch sie sieht die Maschine, die sich vor dem Himmel abzeichnet, sieht die unheimliche Geometrie des Beils. 20 Brumaire, 10. November. In dem öffentlichen Gebäude, das früher unter dem Namen Notre-Dame bekannt war, wird ein Fest zu Ehren der Vernunft veranstaltet. Im Mittelschiff ist ein griechischer Tempel aus Pappe errichtet worden. Eine Schauspielerin verkörpert die Göttin der Vernunft und wird intronisiert, während die Menge Sa-Ira singt. Paris, Rue Saint-Honoré 366, im Haus des Schreiners Duplay. Wenn es kein höchstes Wesen gibt, was sollen dann die Leute denken, die ihr ganzes Leben in Not und Elend verbracht haben? Glauben diese Atheisten denn, sie könnten die Armut abschaffen? Glauben sie, die Republik könnte zu einem Himmel auf Erden werden? Saint-Just glaubt das schon. Wir können den Menschen kein Brot garantieren, können keine Gerechtigkeit garantieren. Sollen wir ihnen dann auch noch die Hoffnung nehmen? 20 Brumaire, 10. November. Jean-Marie Roland erfährt in Rouen von der Hinrichtung seiner Frau. Er verlässt das Haus, in dem er sich versteckt hat, und läuft ungefähr 5 Kilometer aus der Stadt hinaus. Er hat seinen Stockdegen dabei. Seine Leiche wird einige Zeit später von einem Spaziergänger gefunden. Es ist nicht zu erkennen, seit wann er tot ist und ob er, von der schmalen Klinge durchbohrt, schnell oder langsam gestorben ist. Am 21. Brumaire, dem 11. November, wird im strömenden Regen der berühmte Astronom, erster Präsident der Nationalversammlung und Bürgermeister von Paris, Jean-Sylvain Bailly hingerichtet. Wohnung Camille Desmoulins in der Rue de Cordelier. Ja? Camille? Da ist ein Marquis, der dich sprechen will. Ein ehemaliger Marquis. Camille schaut von Augustinus Gottesstaat, dem Buch, das er gerade liest, auf. Desart streckt seine weiche kleine Hand aus und nimmt Camille das Buch weg. Was lesen Sie? De Civitate Dei. Erbauungsliteratur. Mein Lieber, doch nicht wegen... Meiner Ohnmacht? Nein. Ich arbeite an einem Buch über die Kirchenväter. Jedem das Seine. Donatien Alphonse François de Sade, ehemals Marquis de Sade, ist jetzt Anfang 50. Seine elegante, dunkle Kleidung und die angespannt entschlossene Miene weisen ihn als Anhänger des Terrors aus. Er hat eine Mappe mit Papieren dabei, die von einem extravaganten, trikoloren Band zusammengehalten wird. Obszöne Zeichnung? Gütiger Gott! Sie glauben wohl, Sie wären mir moralisch überlegen, Monsieur Laternenanwalt. So, könnte ich jetzt meinen Augustinus wieder zurückhaben? Ich dachte, Sie würden mir vielleicht gern von Ihren Reuegefühlen erzählen. Nein, ich glaube nicht. Aber Sie können mir von Ihren erzählen, wenn Sie wollen. Die Bastille. Der Sturm auf die Bastille. Sie hat er berühmt gemacht. Dazu gratuliere ich Ihnen. Es zeigt, dass die Bösen gedeihen und selbst die nicht ganz so Bösen eindeutig im Vorteil sind. Außerdem war es ein großer Schritt für die Menschheit, wer immer das genau sein mag. Was mich betrifft, so wurde ich verlegt, ehe der ganze Ärger losging. Und zwar in solcher Hast, dass ich das Manuskript meines neuen Romans habe liegen lassen. Ich bin am Karfreitag aus dem Gefängnis gekommen. Nach 11 Jahren, Camille. Und meine Unterlagen waren nirgends zu finden. Das war ein schwerer Schlag. Das kann ich Ihnen sagen. Was war das denn für ein Roman? Die 120 Tage von Sodom. Das waren nicht irgendwelche 120 Tage. Es war ein Meisterwerk der Imagination, das sich in diesen mageren Zeiten schlecht rekonstruieren lässt. Weshalb sind Sie gekommen, Bürger? Doch sicher nicht, um über Ihre Romane zu sprechen. Ich fand es herrlich, was bei Brissots Verhandlung passiert ist. Die Vorstellung, wie Sie in den Armen all dieser starken Männer wieder zu Sinnen kommen, wenn man denn von Sinnen reden kann. Tja, wie sehen Sie es denn heute? Wäre es möglich gewesen, Brissots Leute nicht hinzurichten? Nach Marats Tod? Es ist nicht auszuschließen, dass das Mädchen es allein getan hat. Sie hat das ja behauptet. Niemand hat ihr zugehört. Brissots Verhandlung hat sich über mehrere Tage hingezogen. Die Angeklagten durften sich äußern. Sie haben Zeugen berufen. Der Prozess wurde nur beendet, weil Hébert Druck ausgeübt hat. Sonst würden wir heute noch diskutieren. So ist es. Aber künftige Angeklagte werden diese Rechte nicht mehr haben. Es gilt als zu zeitaufwendig, als unrepublikanisch. Aber das Töten geht weiter. Ihre ersten Schriften waren so mitleidlos, ohne die üblichen großen Töne. Ich habe damals große Hoffnungen auf Sie gesetzt. Aber jetzt bewegen Sie sich wieder zurück. Sie bereuen. Oder etwa nicht? Wissen Sie, im September war ich Sekretär meines Sektionsausschusses. Nicht letzten September, sondern im Jahr davor, als wir die Gefangenen getötet haben. Es hatte so etwas Reines, Revolutionäres, Angemessenes, wie damals das Blut floss. Die Geschwindigkeit, die Angst. Jetzt haben wir den Urteilsspruch der Geschworenen. Das Haare schneiden, die Karren. Wir haben die Argumentation der Anwälte vor dem Tod. Aber es sollte die Natur sein, die den Tod übereinbringt. Man sollte gegen den Tod nicht argumentieren können. Je mehr argumentiert wird, desto schlimmer. Ich ertrage das nicht mehr. Schreiben Sie gerade an etwas? Ich meine, außer Ihrem theologischen Werk. Es ist schwierig. Wir wissen, dass es Verschwörungen gibt. Unser Leben wird förmlich von ihnen aufgefressen. Wir wagen es nicht, offen zu unseren besten Freunden zu sprechen, unseren Frauen, Kindern oder Eltern noch zu trauen. Es ist wie Rom unter Kaiser Tiberius. Ich war schon mal in Rom. Reine Zeitverschwendung. Sie haben rund ums Kolosseum lauter kleine Kapellen gebaut. Das ruiniert alles. Und den Papst habe ich gesehen. Die Inkarnation der Gewöhnlichkeit. Aber Tiberius war vermutlich noch schlimmer. Was würden Sie tun, wenn Sie meine Ansichten hätten? Über den Papst? Über den Terror. Ich glaube, an Ihrer Stelle würde ich Sie für mich behalten. Dazu ist es zu spät. Ich habe bei einem Treffen meiner Sektion gesagt, dass der Terror bald aufhören muss. Wahrscheinlich werde ich demnächst verhaftet. Ich sage es Ihnen, lieber Bürger Camille, es sind nicht die Tode, die ich nicht ertrage, sondern die Urteile. Die Urteile im Gerichtssaal. Danton kommt am 30. Brumaire zurück, am 20. November. Er hat Briefe von Robespierre, Fabre und Camille in der Tasche. Der von Robespierre hat etwas leicht Hysterisches, der von Fabre klingt weinerlich und der von Camille ist schlichtweg seltsam. Eben will er das Gebäude betreten, in dem die Desmoulins wohnen, da bemerkt er, dass irgendetwas neu ist. Er tritt zurück, blickt hoch. Über ihm steht, in den Stein gemeißelt, Rue Marat? Einen Moment lang hat er den Impuls, auf dem Absatz kehrt zu machen, die Treppe zu seiner Wohnung hinaufzueilen, dem Bediensteten zuzurufen, sie sollen gar nicht erst auspacken. Am nächsten Morgen würden sie wieder nach Arcis zurückfahren. Er schaut zu den erleuchteten Fenstern hoch. Wenn ich da hinaufgehe, werde ich nie wieder frei sein. Wohnung Camille Desmoulins. Ach, Lucille. Ich war kurz davor zu kommen, um dich zu holen. Das hätte mir gefallen. Louise war ganz sicher nicht. Und deine Mutter genauso wenig. Dann hätten sie wenigstens etwas gemeinsam gehabt. Ist das so schlimm? Eine Katastrophe. Louise ist zu jung, zu städtisch und falsch gebaut. Und wie geht es dir? Oje, zieh mich durcheinander. Nicht wieder schwanger, oder Lolo? Oh nein, nein, Gott sei Dank. Soll ich dir noch einen Sohn schenken? Ich dachte, du hättest mich aufgegeben. Es ist sinnlos, sich bessern zu wollen, oder? Man kann sich nicht davon bessern, dass man jemanden liebt. Du liebst mich nicht. Doch. Nein, du wirst mich nur besitzen. Hinterher drüber reden. Camille ist vor einer Weile nach Hause gekommen und hat sich aufs Bett geworfen. Und er liegt da jetzt und brütet heftig. Ich bringe das in Ordnung. Bitte. Oh. Lolotte? Georges! Erzähl mir von Chabot und den anderen. Chabot und zwei seiner Freunde stehen unter Arrest. Wadier stellt Fragen. Wadier? Der Vorsitzende des Sicherheitsausschusses hat sich mit seiner fürchterlichen Effizienz bei der Verfolgung Verdächtiger einen Namen gemacht. Der Inquisitor wird er genannt. Was für Fragen? Über dich, über Fabre und deinen Freund Lacroix. Ja, ich habe damals ein staatliches Dokument eigenhändig ergänzt. George. Allerdings hat dann ein Unbekannter diese Ergänzung wiederum ergänzt. Ein möglicher Schluss wäre, dass Fabre ein Fälscher ist. Fabre ist damit beauftragt worden, einen Bericht über die Sache zu schreiben. Über die Ostindien-Kompanie? Fabre? Man erwartet, dass du deinen Einfluss nutzen wirst, um ihn von jeglichem Verdacht zu befreien. Ach, was für ein Chaos. Ich lüge Robespierre an. Jedenfalls indirekt. Und das gefällt mir nicht. Für das, was ich als nächstes vorhabe, brauche ich festen Boden unter den Füßen. Und das wäre? Hébert hat in Umlauf gebracht. Lacroix habe letztes Jahr, als ihr zusammen als Kommissarin in Belgien wart, in die eigene Tasche gearbeitet. Er behauptet, Beweise dafür zu haben. Außerdem hat er die Jakobiner überreden können, beim Nationalkonvent zu beantragen, dass Lacroix und Le Legendre von ihrer Mission in der Normandie abberufen werden. Was soll Legendre denn getan haben? Getan? Er ist dein Freund, oder nicht? Ich bin zu Robespierre gegangen und habe gesagt, wir müssen den Terror beenden. Er hat gesagt, da stimme ich dir vollkommen zu. Hébert ist zu mächtig, Max. Hébert wird nicht bereit sein, den Terror zu beenden. Wenn ich den Terror beenden will, dann tue ich es. Auch wenn ich vorher Hébert den Kopf abschneiden muss. Hébert ist sehr mächtig, aber in einigen Dingen hat er auch recht. Und wenn wir ihn unter Kontrolle hätten, könnte er uns sehr nützlich sein. Was führt dieser doppelzüngige Mistkerl im Schilde? Vielleicht wäre es besser, wenn wir einen Kompromiss finden. Es darf kein weiteres unnötiges Blutvergießen geben. Da habe ich mir ausnahmsweise mal Saint-Just herbeigewünscht. Saint-Just hätte ihn vielleicht zum Handeln bewegen können. Zum Handeln? Zum Handeln. Robespierre wird nicht handeln, davon versteht er nichts. Unnötiges Blutvergießen, meine Güte. Ach, Gewalt, ach, wie bedauerlich. Er macht mich fertig mit seiner Rechtschaffenheit. Oh nein. Dieser kleine Scheißer könnte doch nicht mal ein Ei köpfen. Bitte. Bitte nicht. Gut, was will er also machen? Geh zu ihm. Hör dir einfach an, was er sagt. Rue Saint-Honoré 366, im Haus Duplay, Kammer Maximilien Robespierre. Vor ein paar Wochen hätte ich sie gebrauchen können, Danton. So. Chabot ist bei mir vorbeigekommen und er hatte ein Päckchen dabei, das angeblich 100.000 Franc enthielt. Ja, Sie hätten es nachzählen sollen. Aber er hat wie üblich von Verschwörern gesprochen und ich habe ihn gefragt, ob er stichfeste Belege habe. Ja, aber es ist alles in unsichtbarer Tinte geschrieben. Dieses Geld hat man mir gegeben, damit ich den Wohlfahrtsausschuss besteche. Deshalb dachte ich, ich bringe es am besten zu Ihnen. Könnte ich sicheres Geleit bekommen? Ich sollte wohl besser das Land verlassen. Wir haben ihn dann am nächsten Morgen um 8 abholen lassen. Er ist jetzt im Luxemburg. Nur wir haben den Fehler gemacht, ihm Papier und Tinte zu geben, sodass er jetzt Tag für Tag endlose Tiraden zu seiner Rechtfertigung zu Papier bringt und sie dann an den Wohlfahrtsausschuss schickt. Leider, Danton, taucht Ihr Name darin ziemlich oft auf. Mein Name? Und nicht in unsichtbarer Tinte? Nein. Ach, ich habe Sie gar nicht gefragt, fühlen Sie sich wieder besser? Ja, kampfbereit. Nun muss ich erst nur herausfinden, wo der Kampf stattfindet. Camille hat gesagt, Sie würden eine Beendigung des Terrors gutheißen. Ich würde es also nicht ganz so ausdrücken, aber sagen wir, in ein paar Monaten können wir vielleicht anfangen, locker zu lassen, doch es gibt doch noch eine Reihe ausländischer Agenten, die wir doch enttarnen müssen. Aber davon abgesehen, würden Sie es aber gutheißen, wenn das normale Rechtssystem wieder installiert und die neue Verfassung in Kraft gesetzt werden würde? Das Problem ist, dass wir uns noch im Kriegszustand befinden. Und Sie wissen ja, was der Nationalkonvent gesagt hat. Bis zum Friedensschluss bleibt die französische Regierung revolutionär. Setzt den Terror auf die Tagesordnung. Ah, vielleicht war das schlecht ausgedrückt. Mir persönlich gefällt das, was in letzter Zeit geschehen ist, nichts, verstehen Sie? Aber ich muss einräumen, dass es politisch notwendig war. Also ich sehe es so. Extern ist unsere Lage viel besser geworden, aber intern herrscht nach wie vor Notstand. Wir haben immer noch die Aufständischen in der Vendée und eine Hauptstadt voller Verschwörer. Die Revolution ist von einem Tag auf den anderen noch nicht gesichert. Was zum Teufel wollen Sie eigentlich, Robespierre? Wissen Sie das überhaupt? Nein. Wie viele Unterstützer hätten Sie im Ausschuss, wenn Sie die Hinrichtungen beenden wollten? 3, vielleicht 4. Was ist mit Héro? Ich hoffe, Danton, Sie werden die Beziehungen zu ihm abbrechen. Saint-Just? Er würde es als Schwäche betrachten. Schaffen Sie sich Hébert vom Hals. Womit wir wieder bei einer Politik des Terrors wären. Danton, Sie haben noch nicht gesagt, wo Sie in all dem stehen. Sie müssen noch eine Meinung haben. Ich werde mir Zeit lassen. Ich schlage vor, Sie tun das Gleiche. Na, Sie wissen, dass man Sie attackieren wird, sobald Sie sich in der Öffentlichkeit zeigen. Hébert hat gewisse Andeutungen über Ihre Unternehmungen in Belgien gemacht. Es wurde gemunkelt, Sie hätten sich mit Ihrem unrechtmäßig erworbenen Geld in die Schweiz abgesetzt. Etwas Solidarität wäre also vonnöten. Ich werde mich natürlich bei jeder Gelegenheit für Sie verwenden. Vielleicht bringen Sie Camille dazu, etwas zu schreiben. Ich habe ihm gesagt, er soll sich von den Gerichtsverhandlungen fernhalten. Er ist sehr emotional, oder? Sie sagen das, als würde es Sie überraschen. Mich überrascht wohl immer wieder das Maß seiner Emotionalität. Camilles Gefühle wirken völlig unbeherrschbar, wie Naturkatastrophen. Das kann nützlich sein oder auch lästig. Das klingt zynisch, Danton. Betrachten Sie seine Zuneigung auch so zynisch? Nein, ich bin dankbar dafür. Ich nehme, was kommt. Ja, diesen Zug haben wir bei Ihnen schon zur Kenntnis genommen. Ach, war das der Pluralis Majestatis? Nein, nein, ich meinte Camille und mich. Sie beide reden über mich? Wir reden über alle, über alles. Aber das wissen Sie. Wir stehen uns außerordentlich nahe. Sowohl Ihre als auch meine Freundschaft zu Camille ist von besonderem Rang. Wären doch nur all seine Freundschaften so gewesen. Ich weiß nicht, wie das hätte gehen sollen. Nein. Sie sind gern etwas begriffsstutzig. Das bin ich wohl. Ich musste eine Menge Kompromisse eingehen, um mir Camilles Freundschaft zu erhalten. Und das gilt auch für mein restliches Leben. Danton, von morgens bis abends rufe ich, erzählt mir das nicht oder kehrt es unter den Teppich, bevor ich komme. Ich wusste nicht, dass Sie das über sich selbst wissen. Aber ja, bin ja kein Heuchler. Aber ich veranlasse andere zur Heuchelei. Zwangsläufig. Robespierre lügt nicht, betrügt nicht, stiehlt nicht, trinkt nicht, treibt keine Unzucht. Das ist einfach zu viel des Guten. Er ist kein Hedonist, kein Opportunist, keiner, der Versprechen bricht. Aber wozu die ganze Redlichkeit, Max? Niemand eifert ihnen nach. Die Leute streuen ihnen nur Sand in die Augen. Die Leute? Sagen Sie wir, Danton.